beginnen wir mit meinem Vortrag, der da heißt It's All in Your Head, zum Zusammenhang von Ideologie und Neurowissenschaft. Ich hatte gerade schon mal kurz gefragt, ob es hier Leute mit irgendwie neurowissenschaftlichem oder psychologischem Background gibt. Anscheinend nicht so viele. Also da schicke ich dann vielleicht voraus, dass wenn es einfach, also wenn es Verständnisfragen bezüglich bestimmter Methoden gibt, deren Kenntnis ich vielleicht voraussetze, dann macht euch einfach bemerkbar, dann können wir das einfach dann währenddessen klären. Kurz zu mir. Ich bin Mathis, ich habe Psychologie studiert und bin so über kritische Psychologie zur kritischen Theorie ein bisschen gekommen, mache aber gleichzeitig auch selber Neurowissenschaften, also sprich Grundlagenforschung mit Elektroenzephalographie und ja, wir untersuchen so Hirnaktivität, die mit so bestimmten Wahrnehmungsphänomenen einhergeht. Also ich versuche sozusagen den Spagat zwischen positivistischer, naturwissenschaftlicher Tätigkeit und irgendwie einer Theoriebildung darüber gleichzeitig. Okay, worum geht's heute? Der Vortrag, den ich vorbereitet habe, hat eher so einen weiten Blick auf dieses Feld der Neurowissenschaften, hat auch eher, ich würde sagen, einführenden Charakter. Also es geht mir jetzt nicht um eine detaillierte Analyse von einzelnen Forschungsprojekten, Publikationen oder Forschungsinitiativen, sondern eher um problematische Tendenzen innerhalb des Feldes, die auf bestimmte Grundannahmen zurückzuführen sind. Und ich will erst versuchen, so eine Art Überblick zu geben, wie das Feld sich eben heute so darstellt und möchte dann danach zur Kritik desselben kommen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwann Verständnisfragen gibt, dann macht euch einfach bemerkbar zwischendurch. Okay. Warum ich denke, dass diese Beschäftigung, also die theoretische Beschäftigung mit den Neurowissenschaften wichtig ist, das hat zweierlei Gründe. Also erstens ist sie ein besonders prominentes Beispiel für Biologisierungstendenzen von gesellschaftlichen Phänomenen. Und das Besondere daran ist, dass sie Neurowissenschaften das erstens irgendwie schaffen, andere Disziplinen und die entsprechenden Deutungsangebote erfolgreich zu verdrängen, aus dem universitären Kontext zum Beispiel. Und ich denke, es liegt daran, dass das Hirn irgendwie als ein Forschungsgegenstand erscheint, von dem aus sich bedeutende Aussagen formulieren lassen, die dann also angeblich die Grundlage der anderen Disziplinen bilden sollen. Also indem ich zum Beispiel die neurobiologische Basis von Ästhetik oder Sozialität oder sowas untersuche, untergrabe ich damit gleichzeitig den Anspruch der entsprechenden Fachdisziplinen, was darüber auszusagen, weil die Neurowissenschaften eben von sich behaupten, dass sie die grundlegendere dieser Wissenschaften sind und deswegen auch die grundlegendere Erklärung der entsprechenden Phänomene bieten können. Aus irgendeinem Grund erscheinen diese neurowissenschaftlichen Erklärungen also wissenschaftlicher oder objektiver oder attraktiver als andere. Und es gibt dazu auch ein ganz lustiges Forschungspaper, in dem zum Beispiel gezeigt wurde, dass wissenschaftliche Erklärungen als plausibler eingeschätzt werden, wenn sie irrelevante neurowissenschaftliche Informationen enthalten. Und ich will später auch kurz darauf eingehen, wie ich denke, dass diese Attraktivität der Erklärungen zustande kommt. Ein anderer Punkt ist, warum ich denke, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, ist, dass also aus den Neurowissenschaften selber auch weitreichende Forderungen nach Eingriffen in gesellschaftliche Prozesse getan werden und auch behauptet wird, dass diese Erkenntnisse, dass unser Selbstbild, unser Selbstverständnis irgendwie revolutionieren oder verändern sollen können. Also nur so ein paar Beispiele, das hat eben auch dann seinen Weg in so populäre Diskussionen gefunden, in die Feuilletons. Also die Neurowissenschaft soll dann angeblich die Art und Weise revolutionieren, wie wir lernen, wie wir Urteile auch in strafrechtlichem Sinne fällen, wie wir eben zum Beispiel über Ästhetik nachdenken. Und ich will auch auf jeden Fall noch darauf eingehen, wer diese revolutionäre Rhetorik der tatsächlichen Situation angemessen ist. Entsprechend soll dieser Vortrag zunächst mal diese Aussagen in ihrem eigenen Anspruch messen und dann auch eine fundierte Kritik der offensichtlichsten reduktionistischen Verkürzung leisten. Mir scheint so, dass das Gehirn als Forschungsobjekt auch gewisse Spezifika mit sich bringt, die diese Verkürzung und auch gesellschaftlichen Empfehlungen besonders begünstigen. Das liegt darin, dass jede Aussage, die über ein Gehirn gemacht wird, gleichzeitig auch das einzelne Subjekt betreffen soll. Also verschwinden in der Hirnforschung die sozialen Verhältnisse letztendlich hinter dem Forschungsobjekt des Gehirns, die Widersprüche zwischen gesellschaftlichen, also zwischen Subjekt und Objekt, werden im Gehirn gleichsam aufgelöst. Und das Gehirn erscheint dann irgendwie als so ein Kristallisationspunkt der Conditio humana, also so der Art und Weise, wie wir uns in dieser Welt bewegen. Alle Gefühlsregungen, alle Handlungen, alle Gedanken sollen dann nicht nur eine biologische Grundlage haben, was man ja noch irgendwie nachvollziehen kann und plausibel finden kann, sondern vom Gehirn direkt unabhängig vom Subjekt und unabhängig von gesellschaftlicher Vermittlung direkt produziert werden. In dieser Kritik von Reduktionismus und Naturalisierung ergeben sich auch bestimmte Anknüpfungspunkte für benachbarte Disziplinen, wie zum Beispiel experimentelle Psychologie, hier vor allem so evolutionäre Ansätze. Ich will mich hier ein bisschen auf eben das Gehirn als Forschungsobjekt beschränken und zum Beispiel evolutionäre Argumente nicht ausführlich behandeln, weil ich denke, dass sie eine spezifische Kritik verdienen. Was halt so ein gemeinsames Element ist, ist, dass es so eine Komplizenschaft, würde ich sagen, mit naturalistischen Fehlschlüssen gibt. Das heißt eben der Ableitung von gesellschaftlichen Machtverhältnissen und deren Legitimierung aus scheinbar natürlichen Eigenschaften. Und ja, das durchzieht eben auch die Neurowissenschaften. Es gibt ein Thema, was ich auch ein bisschen ausgeklammert habe. Das ist die Neuropsychoanalyse. Es gibt auch eben Versuche, die Psychoanalyse auf sozusagen neurophysiologische Füße zu stellen und Nachweise für die von Freud postulierten Prozesse irgendwie zu finden. Also ich denke, das ist ein ziemlich gutes Beispiel für die Tendenzen, die auch hier das Thema sind, sprich die Rekonzeptualisierung von anderen Wissenschaften mit den Methoden der Neurowissenschaften. Auch um von der wissenschaftlichen, also von dieser genannten wissenschaftlichen objektiven Aura zu profitieren, dass sie eben so anscheinend objektive Nachweise für bestimmte Theorien liefern können. Es gibt dazu umfangreiche Arbeiten von Christine Kirchhoff, auf die ich vielleicht dann verweisen würde. Wobei es also grundsätzlich auch geht, entgegen der vorherrschenden Rhetorik, ist also ein offenliegendes Erkenntnisinteresse der Neurowissenschaften. Also im Gegensatz, also die Neurowissenschaften geben sich ja irgendwie unpolitisch, sagen sie, liefern wertneutrale, objektive und so weiter Ergebnisse, sind aber gleichzeitig in ihrem Hang zum Determinismus, der die bestehende Ordnung rechtfertigt und die Reflexionsfähigkeit leugnet, verflochten in die gesellschaftlichen Prozesse. Genauso es gibt auch scheinbar bessere, progressivere Ideen oder Sichtweisen des Gehirns, also ich komme später dazu, so Netzwerke und Plastizität. Ich denke aber auch, dass diese Sichtweisen mit entsprechenden gesellschaftlichen Tendenzen und Anforderungen ziemlich gut kompatibel sind, also sprich Gesellschaft als Netzwerk begriffen und Plastizität stellt eben gewisse Anforderungen, also die Plastizität des Gehirns stellt gewisse Anforderungen an die Individuen, sich in dieser Gesellschaft flexibel den Umweltdrücken anzupassen. Was heißt Plastizität? Gut, dass du fragst. Plastizität meint, dass also den Umstand, dass sich anatomische Strukturen durch Erfahrungen verändern können. Also dass, das wird eben oft als Gegenargument gegen solche deterministischen Argumente ins Feld geführt. Also das Gehirn ist eben nicht irgendwie hardwired und gibt dadurch vor, wie sich ein Individuum verhält, sondern durch sein eigenes Verhalten kann das Individuum sozusagen auch beeinflussen, wie die anatomische Struktur aussieht. Ich komme später noch dazu, dass es eben auch ziemlich kompatibel ist mit so Anforderungen von, ja, ich sag's mal, Self-Care, also so dem, der Sorge um sich selbst, dass man eben ja, dann auch für die Gesundheit seines Gehirns verantwortlich ist und darüber dann für die eigene Leistungsfähigkeit. Genau, also wie gesagt, geht es darum, die Neurowissenschaften eben, also so diese wertneutrale, scheinbar objektive Haltung zu entlarven. Und also es gibt ja ziemlich viele Beispiele, dass Wissenschaft im letzten Jahrhundert für menschenfassende Projekte genutzt wurde. Also ich spreche von Sozialdarwinismus, wissenschaftlichem Rassismus, der so zur Begründung des Kolonialismus herangezogen wurde, generell eugenische Positionen und die Shoah. Und also überzeugte Scientisten würden vielleicht behaupten, dass Wissenschaft hier sozusagen missbraucht wird, also dass wissenschaftliche Erkenntnisse so, ja, benutzt werden von schlechten Gesellschaftsordnungen oder dass die Phänomene vielleicht auch pseudowissenschaftlich waren. Und ich würde eher die Position einnehmen, dass es erstens inhärente Eigenschaften dieses Erkenntnismodus gibt, die den Modus dann für menschenfachende Praktiken nutzbar macht. Und zweitens würde ich auch sagen, dass eine Wissenschaft eben immer nur so gut oder emanzipatorisch sein kann, wie die Gesellschaft, in deren Kontext sie stattfindet. Okay, ich will euch mal ganz kurz so ein paar der großen Projekte präsentieren, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten aufgelegt wurden. Also es gab zum Beispiel The Decade of the Brain von George Bush Senior, Anfang der 90er proklamiert. Also es war so eine präsidiale Proclamation mit dem Ziel, die Erhöhung der öffentlichen Aufmerksamkeit für den Nutzen der Hirnforschung durch entsprechende Programme, Feierlichkeiten und Aktivitäten. Dann ein bisschen konkreter gibt es seit 2009 vom National Institute of Health in den USA gefördert das Human Connectome Projekt. Wir reden von einer Summe von ungefähr 40 Millionen Euro. Und das Ziel ist dabei, eine Karte der Konnektivität des Gehirns zu erstellen. Dann gibt es ein ähnliches Projekt der EU, das Human Brain Project, seit Beginn 2013. Das ist bisher das größte Forschungsprojekt, was die EU jemals bewilligt hat. Es geht um eine Summe von über 1 Milliarde Euro. Und das Ziel ist da, die vollständige Simulation eines Gehirns, eines menschlichen Gehirns, durch den Aufbau nach molekularen Prinzipien, also von unten nach oben sozusagen. Ich schaue mir an, wie funktioniert ein einzelnes Neuron und baue daraus ein Netzwerk und will dann letztendlich irgendwie ein Gehirn simulieren. Und in den USA gibt es jetzt noch ein neues Projekt, die Brain Initiative von Präsident Obama, seit April 2013 mit einer Anlauffinanzierung von 200 Millionen Dollar. Und das Ziel ist, hier eine vollständige Erfassung der Hirnaktivität Also nicht nur die Konnektivität so in einem statischen Sinne, also wie sind die Neuronen verschaltet, sondern die eine vollständige Erfassung, wie dieses Netzwerk eben auch aktiv ist. Man verspricht sich davon dann irgendwie so neue Erkenntnisse, die dann Hirnstörungen, die mit psychischen Störungen zum Beispiel gleichgesetzt werden, zu behandeln zu verhindern von vornherein. Ich habe zu dem Human Brain Project ein Video, ich weiß es wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, es ist vielleicht von der Ästhetik her ganz interessant. Der erste Mensch, den ihr gehört habt, ist eben der Leiter dieser Initiative, der so seit ungefähr 10 Jahren verspricht, dass er innerhalb der nächsten 10 Jahre ein menschliches Gehirn simulieren kann. Genau, ich gehe später noch ein bisschen genauer darauf ein, wie, also so über das, auf das Verhältnis von diesen Versprechungen und ja, der Situation, die sich dann wirklich darstellt. Kann man sich das Ganze dann vorstellen wie so ein Computer, der menschlich ansprechbar ist, die Simulation oder wie? Ja, das ist das Witzige. Also diese Simulation hat eigentlich keine Inputs oder Outputs, sondern es geht wirklich um eine Simulation der hohen Rechenkapazität des Gehirns sozusagen. Also dieses Netzwerk, dieses neuronale Netzwerk soll keine Intelligenzleistung vollbringen oder sowas, sondern es geht einfach nur darum, das menschliche Gehirn wirklich sozusagen nachzubauen, wirklich auf einer mithilfe von Computertechnologie. Es gibt durchaus auch Versuche, Netzwerke, also neuronale Netzwerke zu bauen, die irgendwie solche ja, Fähigkeiten mitbringen und die sind auch einigermaßen erfolgreich, also was so, weiß nicht, irgendwie Gesichtserkennung und auch so semantisch, teilweise geht es so in semantische Worterkennung und sowas rein, also Sprache, so Übersetzungen zum Beispiel und so. Aber also bei diesem Projekt geht es wirklich um, ja, also nur darum, die Rohrechenkraft zu simulieren. Ups, was nicht passiert. Hier haben wir die Website von der genannten Brain Initiative. Eine Art. Wahrscheinlich so. Und genau, so stellt sich das dann dar. Also das ist jetzt die Anofinanzierung von öffentlicher Seite. Interessanterweise 50 Millionen kommen aus dem Verteidigungshaushalt, also das ist der größte Batzen. Genau, und entsprechende Versprechungen werden hier natürlich auch gemacht, was das alles bringen soll. Genau, und also wir haben es also mit einer sehr kapitalintensiven Hightech-Forschung zu tun. Wie erwähnt, es ist also ziemlich interessant, dass hier ein Großteil der Summe der Brain Initiative anscheinend aus dem Verteidigungshaushalt, also DARPA ist so ein Projekt, das eben neue Militärtechnologien entwickeln soll. Genau, und also irgendwie gibt es da bestimmte Hoffnungen, dass sich auch diese Investitionen auf jeden Fall wieder auszahlen werden. Es wird dann auch entsprechend gerechtfertigt, also Obama-Zitat, er sagt dann zum Beispiel, jeden Dollar, den wir investiert haben in das Human Genome Project, was oft verglichen wird mit diesen großen Hirnforschungsinitiativen, hat eben 140 Dollar in unsere Ökonomie zurückgespült. Es geht dann um die Investitionen in Techniken, die anscheinend die unmittelbare Manipulation von Subjekten ermöglichen. Die DARPA, also diese militärische Forschungsförderung, setzt vor allem Hoffnung auf die Entwicklung von sogenannten Brain-Computer-Interfaces. Es geht um elektronische Bauteile, die in Gehirne eingesetzt werden und dann zum Beispiel die Steuerung von Waffensystemen sozusagen per Gedankenkraft ermöglichen sollen. Es gibt auch eine Publikation von dem National Research Council in den USA, Opportunities in Neuroscience for Future Army Applications, wo eben einerseits beschrieben wird, wie Neurotechnologie für erfolgreiche Kriegsführung eingesetzt werden kann und wie Neurowissenschaftler entsprechende militärische Förderung einwerben können. Hier gilt eben, dass die entsprechenden Technologien noch lange nicht ausgereift sind und die Erwartungen anscheinend weit überzogen. Das ist aber auch ein ziemlich gutes Beispiel, denke ich, wie die Rhetorik der Forscherinnen an so oft auch populärkulturell vermittelte Hoffnungen von ja, so bionischen Wesen, irgendwie Mensch, Roboter oder so der Verbesserung des Menschen durch Technik anknüpft. Und sich diese Hoffnung auch im Wettstreit um knappe Ressourcen im Unibetrieb zunutze macht. Es geht mir hier nicht darum, die USA in Pranger gestellt zu werden, es ist nur also sozusagen das auffälligste Beispiel, weil sie halt der größte Förderer von entsprechender Forschung ist. Es gibt auch entsprechende Beispiele in Deutschland, und auf europäischer Ebene. Was auch noch ganz interessant ist, wenn man sich Finanzierungsströme anschaut, dann wird eben oft auch in Stellung gebracht gegen Neurowissenschaften, dass es letztendlich so der Pharmaindustrie irgendwie nützen soll. Psychopharmaka sind in Deutschland die zweithäufigst verschriebene Medikamentengruppe. Die Verordnungen haben sich innerhalb der letzten 3 Jahre verdoppelt. Und es erscheint dann so ganz interessant, dass zum Beispiel ein Großteil der Entwickler der diagnostischen Manuale eigentlich finanzielle Zuwendung der Pharmaindustrie erhält. Auch hier geht es mir nicht darum, irgendwie eine Verschwörung von Big Pharma gegen die Menschen hier an die Wand zu malen, sondern Also für mich sind das einfach nur Beispiele, wie eben so in der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung diese Erkenntnisse nicht unbedingt emanzipatorischen Zwecken zugutekommen. Also das war jetzt nur als kleiner Überblick über so die Tragweite dieser Projekte. Ich komme jetzt dazu, wie sich dann auch die Gegenwehr irgendwie sozusagen formiert. Also es gibt, ich würde sagen, es gibt eben verschiedene Ebenen der Kritik daran, die teilweise von den Forscherinnen selbst geleistet wird, die meistens die grundsätzlichen Annahmen nicht in Frage stellt. Es geht dann um Fragen von Statistik und Methodik. Also ob eine bestimmte Methode gut geeignet ist, um ein bestimmtes Phänomen zu untersuchen, ob irgendwie die Statistik so korrekt gerechnet wurde und solche Dinge. also so interne wissenschaftliche Diskussionen. Es gibt, ich denke, man kann sich diese, wenn man im Feld ist, kann man sich diese Ebene der Kritik auch zunutze machen, um jetzt, ja, also schlechte Wissenschaft, die reaktionäre Inhalte verbreitet, auch entsprechend zu kritisieren. Und ich würde da dazu auch dazu rechnen, das Instellungbringen von sogenannten sozusagen besseren, wissenschaftlich best plausibleren Modellen gegen Reaktionäre, wie zum Beispiel, wie bereits erwähnt, Plastizität gegen Determinismus. Dann gibt es ein akademisches Projekt, das nennt sich Critical Neuroscience von einem Haufen, ja, das sind ein paar Leute aus Berlin mit einem Haufen internationaler ja, Mitarbeiterinnen, die sich das Ziel gesetzt haben, eben die Forschungsergebnisse wieder zu, in einen gesellschaftlichen Kontext zu stellen, auch in einen sozioökonomisch-historischen Kontext. Einmal, um eben wieder diese größten Fehlgriffe zu kritisieren, was Reduktionismus und Verdinglichung von menschlichen Charakteren angeht, aber auch eben eine Verbesserung der wissenschaftlichen Praxis, auf eine Verbesserung der wissenschaftlichen Praxis letztendlich abzielt. Also das sind akademische Diskussionen. Dann gibt es die sogenannte Neuroethik, die sich irgendwie mit der Folgenabschätzung beschäftigt. Hier geht es eben um die Möglichkeit eines Missbrauchs wissenschaftlicher Erkenntnisse. Als Beispiel wäre dann zum Beispiel zu nennen, was passiert, wenn alle Leute plötzlich anfangen, so Neuroenhancer sogenannte zu nehmen, also Psychopharmaka zu benutzen, um ihre eigene Leistungsfähigkeit zum Beispiel zu erhöhen. Es ist auch so, dass heutzutage jeder Forschungsantrag zumindest in den USA auf solche ethische, legale und soziale Implikationen eingehen muss. Meine Kritik an diesen Ansätzen wäre eben, dass sie immer nur sekundär zu den Erkenntnissen ist und eben nicht auf die grundlegenden Prämissen dieser Erkenntnisse abzielt, sondern nur auf die möglichen Konsequenzen. Es gibt auch in so einem, ja, ich würde sagen, so eine Grauzone zwischen wissenschaftlicher und populärer Publikation gibt es eine Tendenz, diesen Hype, den ich konstatiert habe, sozusagen auf seine, also auf sein Realitätsgehalt zu überprüfen. Es gibt da ein Buch, das heißt Neuromythologie, was ganz interessant ist, von Felix Hasler. Es gibt eine Debatte, um die ihr vielleicht auch mitbekommen habt, die ich auch vorhin hier in dieser Publikation ausgeführt sehen habe. Die liegt unten aus. Es geht also um so ja, eine Debatte von Determinismus gegen Willensfreiheit, die einige sehr prominente Wortführer hatte, also zwei sehr bekannte deutsche Hirnforscher. Wolfgang Singer und Gerd Roth haben sich da so ziemlich hervorgetan, haben im Feuilleton der FAZ, das Ganze hat sich so Anfang, Mitte der 2000er abgespielt, im Feuilleton der FAZ, also die haben dann irgendwie einen Artikel geschrieben, dann haben irgendwelche Philosophen oder Soziologen eine Kritik daran geschrieben. Es geht da hauptsächlich um die sogenannten Libet-Experimente. Dabei wurden die Probanden gebeten, ich will es nur ganz kurz beschreiben, weil ich auch später nochmal darauf zurückkomme, dass also die Probanden wurden gebeten, zu einem von ihnen frei gewählten Zeitpunkt den Arm zu heben und sich die Position eines rotierenden Zeigers zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung zu merken. Gleichzeitig wurde das Elektroenzephalogramm, also die Hirnströme auf der Kopfoberfläche, gemessen. Und es konnte dann eben gezeigt werden in diesen Experimenten, dass bereits vor dem Zeitpunkt der subjektiven Entscheidung, wie ihnen die Probanden selber berichten, ein sogenanntes Bereitschaftspotenzial im EEG feststellbar ist. Das wird dann von einigen Forschern, interessanterweise nicht von Liebert selbst, als Nachweis für die Verursachung der Entscheidung durch das Gehirn angesehen. Und angeblich wird dann die Erfahrung, also nach Singer und Roth wird die Erfahrung, diese Entscheidung selber getroffen haben, ja, das ist dann eine Illusion, die sozusagen wir uns nachträglich konstruieren, um uns eben als handlungsfähig in der Welt in diese Illusion irgendwie aufrechtzuerhalten. Auch dazu gibt es ein ganz interessantes Buch von Christine Zunke, hier in Forschung und Willensfreiheit, falls es jemanden weiter interessiert. Dann gibt es so eine Ebene der historischen Kritik, also es gibt irgendwie so kritische Historiografien, die so verschiedene Ziele verfolgen. Einmal die Kontingenz, also die historische Kontingenz der Sichtweisen zu unterstreichen, also so herauszustellen, dass bestimmte Interpretationen nicht schon immer so waren und dass die uns vielleicht heute selbstverständlich erscheinen. Andererseits auch Kontinuitäten bezüglich der Fragestellung und Interpretationen dann feststellen. Es gibt einen deutschen Wissenschaftshistoriker, Michael Hagner, der dazu ein ganz gutes Buch geschrieben hat, in dem er eben darstellt, wie das Gehirn im 16. Jahrhundert noch als Seelenorgan galt, als Ort der Interaktion der Seele, als treibende Kraft und dem Gehirn sozusagen nur als Maschine, das diese Befehle ausführt. Und zu dieser Zeit war Wissen über das Gehirn eben nicht gleichzusetzen mit dem Wissen über den Menschen. Später setzt dann, also um 1800, setzt so eine Transformation langsam ein, auch beginnt mit Gall, der euch vielleicht was sagt, Phrenologie, also der bestimmte Eigenschaften anhand der Formung der Schädeloberfläche dann feststellen will. Genau, es gibt dann so eine Tendenz, eben einzelne Funktionen im Gehirn zu lokalisieren und dazu wird der Geist, der zuvor eben eine einheitliche Seele war, fragmentiert in einzelne untersuchbare Bestandteile. Und das ist auch ein Stück weit die Methode, die nach wie vor verwendet wird, würde ich sagen. Bezüglich der Kontinuität der Interpretation. Also es geht dann irgendwie um den Nachweis, dass die Fragen und Konzepte sich in den letzten Jahrhunderten nicht großartig verändert haben, dass sie aber im Lichte der neuen verfügbaren Technologie und Methodik irgendwie neu arrangiert werden. Also genau so erscheint Neurowissenschaft dann heute als Unterfangen, bei dem irgendwie zunehmend herausgefunden werden soll, was man beim heutigen Stand der Technik über diese alten Fragen herausfinden kann, zum Beispiel wie entsteht Bewusstsein, wie ist das Verhältnis von Gehirn und subjektiver Erfahrung und so weiter. Dann, als letzten Punkt, als letztes Beispiel für so Ebenen der Kritik, würde ich dann eben so eine Art Ideologiekritik der Neurowissenschaft nennen, die auch dann zunehmend in sich ja, radikal links verortenden Publikationen auch stattfindet in den letzten Jahren. Dann, ich würde jetzt kurz so eine Begriffsklärung, also sei es nur so eine Arbeitsdefinition von Ideologie und Ideologiekritik versuchen. Das können wir durchaus später noch in der Diskussion spezifizieren oder ja, diskutieren. Also Ideologie, bei Ideologie darunter wird eben verstehe ich, dass es bestimmte gesellschaftlich erzeugte Vorstellungen gibt, die mit den Produktionsverhältnissen zusammenhängen, die dann naturhaft erscheinen und zur Verschleierung der eigentlichen Machtverhältnisse beitragen. Also aus dem Klassencharakter der Gesellschaft leitet sich eine bestimmte vorherrschende Ideologie ab, die mit diesen Produktionsverhältnissen in Einklang steht. Als klassisches Beispiel wäre dann eben der Fetischcharakter der Ware zu nennen, bei der der gesellschaftliche Charakter des Werts als Ergebnis der Produktionsverhältnisse durch den Schein verdeckt, als hätten diese Waren diese entsprechenden Eigenschaften, also diesen Wert von Natur aus, das käme diesen eben naturhaft zu. Ein weiterer Begriff, der vielleicht ganz wichtig wäre noch, ist der der Verdinglichung. Es geht dabei um die Verkehrung des Verhältnisses von arbeitsteilig produzierenden Menschen untereinander in Verhältnis von Waren zueinander, also eine Tendenz, alle letztendlich soziale Verhältnisse, auch soziale Verhältnisse auch zur Ware zu machen. Ideologiekritik wäre dann eben das Aufdecken der Verwandlung von gesellschaftlichen in natürliche Eigenschaften. Und also ich denke, dass diese Begriffe auch stimmig auf das Gehirn bezogen werden können, weil oder auf die Hirnforschung, weil eben in der Hirnforschung statt das Gehirn als Teil eines im gesellschaftlichen Prozess situierten Subjekts zu begreifen, tritt es dem Menschen sozusagen als losgelöstes Objekt gegenüber, das auch bestimmte Imperative an sie stellt, wie sie sich zu verhalten hätten und wie Gesellschaft zu organisieren wäre. Und ich denke, dass das letztendlich mit den Bedingungen der Wissensproduktion zusammenhängt, also die Art und Weise, wie diese Erkenntnisse produziert werden. Wo wir gerade bei Begriffsklärungen sind, würde ich noch gern kurz so einen Versuch, eine Erklärung des Naturbegriffs leisten, weil der, denke ich, hier auch relevant ist. Also in der kritischen Theorie gibt es so eine Art zweifachen Naturbegriff, also zwei Naturbegriffe, die auch in einem gewissen Spannungsverhältnis stehen. Einmal, Natur ist sozusagen alles das, was nicht Gesellschaft ist, also ein Residualbegriff letztendlich. Und in der Geschichte der Naturbeherrschung kann man eben, also wird es so von Marx entwickelt, dass ein Teil der Natur abgespalten und der menschlichen Kontrolle unterworfen wird und ein anderer Teil als das naturhafte andere eben unserer Kontrolle enthoben bleibt. Und das ist eben dann Natur, was übrig bleibt, was wir nicht beherrscht bekommen sozusagen. Ja, das ist, denke ich, auch ein ganz guter Ansatzpunkt für eine Kritik der Neurowissenschaften. Also irgendwie wird es dann eben darum gehen, das Gehirn, das uns so als das Naturhafte erscheint, zurück auf seine gesellschaftlichen Füße sozusagen zu holen, damit die Unmacht gegenüber den herrschenden Verhältnissen nicht auch naturalisiert wird. Der andere Begriff wäre der zweiten Natur. Also es geht dann darum, dass eben der Kapitalismus oder im Kapitalismus erscheinen die Produktionsverhältnisse den Menschen als naturhaft auch. Also es ist irgendwie ein soziales Verhältnis, das dem Menschen naturhaft gegenübertritt. Und ich denke, dass eben, ja, wie angedeutet, denke ich, dass mit dem Gehirn, wie es so in den Neurowissenschaften konzeptualisiert wird, was Ähnliches geschieht. So, dann möchte ich darauf eingehen, wie eben die Fakten der Hirnforschung produziert werden. So wie es erscheint, ist es eben auch die Dekontextualisierung der Darstellung ein Element, das so zum Erfolg beiträgt. Also ich rede jetzt von Hirnbildern, die vor allem in Populärwissen oder in der populären Publikationen oder auch in Nachrichtenmagazinen und sowas uns am Zeitschriftenstand ins Gesicht springen. Und ja, wir haben es ja da meistens mit irgendwelchen Hirnbildern zu tun, auf denen irgendwie so ein bestimmtes Areal aufleuchtet oder sowas. Und ich möchte kurz so versuchen nachzuvollziehen, wie diese Bilder eigentlich zustande kommen, weil ich denke, dass es ganz hilfreich ist für die Kritik und eben auch die Grundlage dafür, dass das Gehirn uns dann so naturhaft gegenüber tritt als losgelöstes Objekt. Also es gibt so im Verlauf eines neurowissenschaftlichen Experiments, haben wir es mit einer ziemlichen Vielzahl von Transformationen zu tun, in denen dann ein psychologisches Konstrukt, also, oder ich weiß nicht, nennen wir es Intelligenz oder nennen wir es Liebe oder was auch immer. Diese mentale Entität soll dann irgendwie auf ein bestimmtes Hirnareal oder ein Netzwerk oder einen bestimmten zeitlichen Bereich in der Verarbeitung im Gehirn projiziert werden, sozusagen. Wie das funktioniert, ist, dass eben ein entsprechendes Konstrukt erstmal sehr stark abstrahiert werden muss, damit es überhaupt im Experiment verwendet werden kann. Also als Beispiel wäre dann zum Beispiel ein Gedächtnisforscher, irgendwie geht es um so Gedächtnisforschung, aber es werden eigentlich nur Wörterlisten gelernt, was nichts mit alltäglichen Gedächtnisleistungen zu tun hat. Oder es geht um soziales Verhalten oder altruistisches Verhalten und das wird dann ja im Experiment umgesetzt als eine Kollaboration in einer künstlich hergestellten Konkurrenzsituation letztendlich. Also in den meisten Fällen ist, denke ich, also dieses Konstrukt, so wie es im Experiment verwendet wird, nicht mit dem Vollzug der entsprechenden Tätigkeit im Alltag gut zu vergleichen. Der nächste Schritt wäre dann, eine Aufgabe zu konstruieren, die neben einer Menge anderer eben diese zu untersuchende Funktion beinhaltet und irgendeine Vergleichsbedingung, also die im besten Fall alle in der ersten Aufgabe enthaltenen Funktionen beinhaltet, außer der, die untersucht werden soll. Und dann werden diese beiden Aufgaben von irgendwie von 20 Versuchspersonen ausgeführt und dabei wird in irgendeiner Form die Hirnaktivität gemessen und letztendlich verglichen, nach so einer Subtraktionslogik. Eben in der einen Aufgabe zum Beispiel lesen die Personen sinnlose Wörter, in der anderen Bedingung lesen die Personen sinnvolle Wörter. Und dadurch habe ich dann irgendwie ein Korrelat von so semantischer, sinnvoller, also ja, was bei der Verarbeitung von ja, sinnvollen Wörtern passiert oder sowas. Genau, und entsprechend, ja, ich meine, das lernt man auch in jedem Psychologie- oder Neurowissenschaftskurs, dass die entsprechenden Methoden halt auch gewisse Vor- und Nachteile natürlich mit sich bringen. Ich will nur kurz zwei Beispiele anführen. Also wie bereits erwähnt, gibt es eben das Elektroenzephalogramm, bei dem elektrische Potenziale an der Kopfoberfläche gemessen werden. Und diese Potenziale, das weiß man, dass die von bestimmten Zellen in der Großhirnrinde hauptsächlich produziert werden. Also sprich alles, was nicht von diesen Zellen verarbeitet wird, ist dieser Methode nicht zugänglich. Ja, das hat dann diese Methode hat dann eine relativ hohe zeitliche Auflösung. Also ich kann mit einer Auflösung von einer Tausendstel Sekunde vielleicht nachvollziehen, wie diese Verarbeitung funktioniert, aber ich kann eben nicht so sehr gut nachvollziehen, wo genau die Verarbeitung stattfindet. Dann gibt es die funktionelle Magnetresonanztomographie, die meistens diese Bilder produziert, die die uns in Zeitschriften begegnen. Dabei werden bestimmte magnetische Eigenschaften des Blutes gemessen während der genannten Aufgaben. Also Aktivität wird dann als Zustrom von frischem, sauerstoffhaltigem Blut verstanden, letztendlich. Das Hirn wird in Voxel, also in dreidimensionale Pixel unterteilt, indem ich eben messen kann, wie viel sauerstoffhaltiges, wie viel sauerstoffarmes Blut ist dort vorhanden. Je nach Aufgabe fließen dann unterschiedliche Mengen Blut und das wird dann mit Aktivierung oder sowas gleichgesetzt. Auch das ist natürlich problematisch, vom Konzept her. Zum Beispiel sind nur 3%, also man weiß, dass zum Beispiel nur 3% von einem Voxel, also dieses Volumens, überhaupt durchblutet sind. Und zusätzlich hat diese Methode eine zeitliche Auflösung von mehreren Sekunden. Also da die Aufgaben werden meistens dann so blockweise gemacht, weil eben gar nicht so schnell gemessen werden kann, wie man annimmt, dass die entsprechenden Prozesse ablaufen. Genau, dann werden eben Unterschiede in der gemessenen Aktivität statistisch letztendlich verglichen und diese Statistik wird wieder auf ein genormtes anatomisches Gehirn projiziert. Also auch, es erscheint so individualisiert, also das ist das einzelne Gehirn, wo ich jetzt irgendwie hier die Aktivität sehen kann, aber wir haben es eigentlich mit einem Modell von einem Gehirn schon zu tun. Interessanterweise, also es ist irgendwie ein Durchschnittsgehirn, was aus so 100 individuellen Gehirnen berechnet wurde. Genau, und das Ergebnis ist dann eben dieses Bild, in dem ein oder mehrere Hirnregionen farbig markiert sind, aufgrund der Statistik. Und ich würde eben sagen, dass so diese Methode, also diese Visualisierungsmethode, ziemlich stark dazu beiträgt, dass diese Daten objektiv erscheinen, indem sie eben die Herstellungsbedingungen völlig unsichtbar machen und in den Hintergrund treten lassen. Und diese Eigenschaft macht sie dann ziemlich gut nutzbar für so Essentialisierung der untersuchten Phänomene, also dass ich dann sage, okay, hier im Gehirn findet das und das statt, hier ist diese Eigenschaft verortet oder hier kann ich jetzt Unterschiede zwischen verschiedenen Patientengruppen festmachen. So sieht ein Gehirn von einem Depressiven aus, so sieht ein Gehirn von einem normalen, sprich durchschnittlichen Menschen aus. Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich eben das Verhältnis von den verfügbaren Methoden und den Forschungsergebnissen anzuschauen. Normalerweise, ja, es ist immer so eine Rhetorik von Fortschritt, also unsere Technologien werden immer besser und deswegen werden unsere Erkenntnisse auch immer besser und deswegen haben wir bald alle Rätsel des Bewusstseins gelöst. Ich würde aber eben auch andersrum daran festhalten, dass der gegenwärtige Stand der Entwicklung, also der technischen Entwicklung, auch die Erkenntnisse einschränkt oder vorgibt, welche Forschungsprojekte überhaupt unternommen werden. Die Lokalisierung von Funktionen ist eigentlich wirklich, würde ich sagen, als Erkenntnismodell dieser funktionellen Magnetresonanztomographie zum Beispiel zu sehen. Also die kann per Definition keine anderen Ergebnisse liefern als Lokalisierung von ja, Hirnaktivität, die mit bestimmten Aufgaben verknüpft ist. Was anders kann sie nicht. Und also dafür ist die gebaut. Gleichzeitig, was so ein ganz interessanter Dreher ist, denke ich, ist, also wir haben es hier mit so einer Dekontextualisierung der Forschungsergebnisse zu tun. Gleichzeitig sind diese Fakten, glaube ich, dann so erfolgreich, weil sie es irgendwie dann doch wieder schaffen, so diese Grenzen zwischen Labor und Gesellschaft zu überwinden, indem sie sich eben den Anstrich geben für alle gesellschaftlichen und subjektiven Probleme, zumindest potenziell irgendwann in naher Zukunft irgendwie eine Lösung zu liefern. Genau, ich möchte kurz noch darauf eingehen, was es mit der Popularisierung dieser Ergebnisse auf sich hat. Also ich würde eben nicht sagen, dass die Popularisierung hier dafür verantwortlich ist, dass diese Ergebnisse irgendwie falsch interpretiert werden oder so. Also so ein Modell von, ja, hier ist so gute Wissenschaft und dann wird das im Spiegel dargestellt und dann kommt nur noch irgendwie Schmuh dabei raus. Sondern ich denke eben, dass es in der Produktion dieser Bilder angelegt ist, dass sie für sowas eben nutzbar sind. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass ja, diese Bilder populär wirken sollen, um eben ja, diesen Anschein aufrechtzuerhalten, dass, ja, dass sie irgendwie wirkmächtig sind und dass, dass ja, sie letztendlich alle und jeden von uns betreffen. Irgendwie scheint es dann ja so Tendenzen auch zu geben, dass wir uns alle auch zunehmend in so neurobiologischem Vokabular selber verstehen. Also wir reden dann irgendwie davon, wir, weiß nicht, wir machen unser Gehirn dann zum Beispiel dafür verantwortlich, wenn wir uns irgendwas nicht mehr merken können oder sowas, statt dass wir unser Gedächtnis oder so dafür zur Verantwortung ziehen wollen, das ist dann plötzlich unser Gehirn. Und das, also das ist eigentlich, denke ich, auch eine ganz interessante Wendung, so im Selbstbild, so von der Psychoanalyse ausgehend, wo das Subjekt irgendwie noch als Schauplatz von Konflikten mit der Umwelt und sich selbst beschrieben wird, über so die kognitive Psychologie, wo es dann eben um die Funktionen geht. Und im Gegensatz dazu in den letzten Jahren gibt es dann zunehmend, würde ich sagen, eine Tendenz, sich wirklich als identisch mit seiner biologischen Ausstattung zu verstehen. Wo wir bei dem Punkt des biologischen Reduktionismus wären. Also irgendwie ist es eben so, dass in der neurowissenschaftlichen Literatur es wirklich die Grundannahme ist, also das ist der Ausgangspunkt der Forschung, dass wir letztendlich die biologischen Mechanismen für alle untersuchten Phänomene irgendwie liefern können. Meistens, ja, wenn es dann um so alternative Erklärungsmodelle geht, wird meistens, würde ich sagen, so ein Strohmann aufgebaut, der des Leib-Seele-Dualismus, der ja wirklich ja, schon einige Jahre auch überwunden ist in der philosophischen Diskussion. Also der Leib-Seele-Dualismus geht jetzt, also das sind so Diskussionen der Philosophie des Geistes, wie ist eben das Verhältnis von Körper und subjektiver Erfahrung. Und der Dualismus hat eben einige große Probleme, weil er zum Beispiel nicht erklären kann, wo jetzt diese Seele irgendwie auf die Materie einwirken soll und so weiter. In der Neurowissenschaft wird dann eben so argumentiert, so ja, der Dualismus ist falsch, deswegen ist unsere der biologistische Ansatz sozusagen der richtige, und es findet dann eben so eine völlig einseitige Auflösung zugunsten der Biologie statt. Und wenn es jetzt darum geht, irgendwie eine bessere Position zu entwickeln, würde ich auch nicht unbedingt zu solchen idealistischen Vorstellungen von einem Geist, der irgendwie die Materie durchzieht und bewegt, zurück wollen, aber eben zu einer letztendlichen dialektischen Verhältnis von Materie und Handlung, also sozusagen diesen Anspruch der Plastizität oder diese Aussage ernst zu nehmen, dass das Gehirn letztendlich das ist, was wir damit anfangen, also dass es in unserer eigenen Hand liegt. Und also ich denke, dass es auch sinnvoll ist, sich eben solche Begriffe dann anzueignen, um solchen biologistischen Argumenten entgegenzutreten. In so einer Konzeptualisierung würde dann eben das Gehirn irgendwie als dynamisches System erscheinen, das sich reduktionistischen Versuchen ein Stück weit entziehen kann. Genau, und im Gegensatz zu dem Reduktionismus, der eben irgendwie so funktioniert, dass er bestimmte Funktionen oder Wahrnehmungen auf bestimmte Areale ja, mappen will, ja, würde es eben darum gehen, das Gehirn als im Austausch mit seiner Umwelt wirklich, also diesen Ansatz wirklich ernst zu nehmen und zu verfolgen. Ich denke, dass es auch ein paar wirklich gute Argumente gegen den Reduktionismus gibt. Ich denke, dass eben dieser Versuch der Herstellung von Identität schiefgehen muss, weil irgendwie rein statistisch zwei Prozesse aufeinander bezogen werden, die eigentlich verschiedenen Sphären angehören. Einmal die subjektive Vorstellung von der Sache, die zudem wahrscheinlich gesellschaftlich vermittelt ist, und ein physiologischer Prozess. Also irgendwie im Reduktionismus dann eben so, dass Bewusstsein erst vorausgesetzt wird, aber dann wegerklärt werden soll. Also ich sage erst, okay, ich untersuche eben das Bewusstsein ist mein Untersuchungsgegenstand und ich setze es ein Stück weit voraus und ich bin auch darauf angewiesen, dass mir die Leute zum Beispiel berichten können, was sie da gerade wahrnehmen, damit ich es überhaupt in Verbindung bringen kann mit den entsprechenden physiologischen Prozessen. In dem nächsten Schritt wird es dann aber eben geleugnet, dass es diese subjektive Ebene überhaupt gibt. Ich habe ja vorhin kurz geschildert, dass es eben so eine Tendenz gibt, sich identisch mit seiner Biologie zu verstehen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass so die große Erschütterung des Selbstbildes und die Lösung der drängendsten gesellschaftlichen Probleme ausgeblieben ist, wie sie vielleicht so von weiten Teilen der Neurowissenschaften immer wieder prophezeit wird. Also die Ergebnisse sind irgendwie für das Handeln im Alltag trotzdem noch weitgehend irrelevant und es erscheint so, dass dieser Neurosprech auch eben weitgehend so sinnlos ist einfach. Also es macht, würde ich sagen, keinen Sinn, von Neuronen oder Hirnarealen zu sprechen, die entscheiden, fühlen, sich erinnern können, sondern diese Begriffe können sinnvollerweise nur auf handelnde Individuen angewandt werden. Moment. Ja genau, es gibt noch so eine zweite Ebene der Sinnlosigkeit, würde ich sagen, von der Verschiebung dieser Analyse- und Interventionsebene. Also irgendwie in der klinischen Forschung zum Beispiel geht es ja eigentlich wohlwollend um die Verbesserung des Wohlbefindens oder weniger wohlwollend um die Verbesserung der Funktionsfähigkeit. Marketing zum Beispiel auf die Erhöhung der Marktanteile, Gedächtnistraining auf die Verbesserung eben dieser Funktion. Die Ziele sind, würde ich sagen, also wenn es jetzt um die Interventionsebene geht, sind die auch weitgehend unabhängig von den neuronalen Markern, die so zur Untersuchung herangezogen werden. Also ich beziehe mich hierbei auf so Versuche zum Beispiel, die Effektivität von der klinischen Intervention, also sprich einer Therapie, auch auf Ebene der Neurobiologie feststellen zu wollen oder also es gibt auch so einen Zweig Neuromarketing, wo eben versucht wird, auch das Marketing irgendwie auf eine neurobiologische Basis zu stellen. Und ja, die Ziele der Intervention sind aber eigentlich, also es ist sinnlos, die sozusagen auf Ebene des Gehirns zu untersuchen, sondern es sind davon losgelöste Maße wie eben, ja, so besserer, also größerer Profit oder ja, Steigerung der des psychischen Wohlbefindens oder sowas. Genau, aber es gibt, gleichzeitig gibt es eben diese überzogenen Hoffnungen, was die Forschungsergebnisse eigentlich bringen könnten. Es war zum Beispiel in der Anfangsphase von der DSM-Entwicklung. Das DSM ist das diagnostische Manual der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung. Das wird alle paar Jahre noch herausgegeben und genau, also jetzt kommt gerade das DSM-5 raus, das neu entwickelt werden sollte vor einigen Jahren. Und eines der erklärten Ziele damals war eben so die Diagnostik und die Behandlung von psychischen Störungen auf eine neurobiologische Grundlage zu stellen. Und auch dieser Anspruch musste verworfen werden, weil es bis heute eigentlich keine zuverlässigen biologischen Marker, also sei es so hormonell oder genetisch oder Hirnaktivität, für die Diagnose einzelner Störungen gefunden werden konnte und weil auch keine eindeutigen Vorgaben für Interventionen aus der Forschung abgeleitet werden können. Gleichzeitig werden diese Ziele wieder hervorgeholt, um diese großen Forschungsprojekte zu rechtfertigen, die ich am Anfang kurz vorgestellt habe. Also auch noch, was so den Reality-Check der Forschungsergebnisse angeht, in Bezug auf die Simulation von Gehirn. Es war letztens so groß in Nachrichten, dass eine Sekunde des menschlichen Gehirns der menschlichen Hirnaktivität simuliert werden konnte. Das waren so die Schlagzeilen meistens. Und wenn man dann weitergelesen hat, konnte man dann rausfinden, dass es eine Sekunde von 1% des menschlichen Gehirns waren und dass es 40 Minuten gedauert hat, um diese Aktivität zu simulieren. Das beinhaltet, wie vorhin erwähnt, eben auch nur die, sozusagen die Ruheaktivität, kein sinnvolles Verhalten, Eigenschaften wie Intelligenz oder Handlungsfähigkeit und so weiter. Wenn man das jetzt vergleicht mit der Rhetorik auf der Human Brain Project Website, dann ergibt sich schon eine ziemliche, ziemliche Lücke, die behaupten zum Beispiel, Geräte und Systeme, die nach den Prinzipien des Gehirns modelliert sind, werden den Weg freimachen für Systeme mit menschlicher Intelligenz. Ich möchte mal zurückkommen zu dieser Frage der Biologisierung von sozialen Verhältnissen, die eben, also ich denke, das Gefährliche daran ist, dass durch die Verschiebung auf die biologische Ebene immer auch eine Depolitisierung stattfindet. Also ein sozialer Kategorisierungsprozess verschwindet irgendwie hinter diesen scheinbar klaren Bildern und politische Kämpfe um Gleichberechtigung zum Beispiel sind dann nicht mehr nötig. Da gibt es einige prominente Beispiele, die ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen habt, dass Geschlechterverhältnisse auf das Gehirn letztendlich auch reduziert werden sollen. Ich habe da ein ganz nettes Beispiel aus dem Guardian herausgesucht. Also hier wurde eben so die Verknüpfung zwischen verschiedenen Hirnarealen untersucht. Und genau, also links sehen wir eben das Gehirn einer typischen Frau und rechts sehen wir das Gehirn eines typischen Mannes. Und es ist erstmal natürlich offensichtlich, dass diese Gehirne ziemlich unterschiedlich sind. Blau sind, glaube ich, die Verknüpfungen innerhalb einer Hemisphäre und orange sind die Verknüpfungen zwischen den beiden Hemisphären. Die Forscherin meint dann irgendwie, dass sie ganz überrascht ist, wie diese Ergebnisse mit so bekannten Stereotypen übereinstimmen. Also Männergehirne sind dann anscheinend besser für Wahrnehmung und koordinierte Handlungen geeignet und Frauengehirne eher für soziale Fertigkeiten und Gedächtnis und dann können sie auch so besser multitasken. Also das sind die Bilder aus dem Guardian. Wenn man sich den Forschungsartikel anschaut, ist es ganz interessant, dass die haben verschieden alte Populationen untersucht und haben diese Unterschiede, die sie hier anscheinend gefunden haben, bei jüngeren Menschen, also die haben sie nur bei erwachsenen Menschen gefunden. Und das wird, also irgendwie scheint es hier eine Entwicklung stattgefunden zu haben, die aber natürlich bei so einer Darstellung völlig in den Hintergrund tritt. Also so Drücke der Umwelt, die sich zum Beispiel in einer veränderten Physiologie dann auch niederschlagen könnten, sind plötzlich natürlich keine Rede mehr wert. Und die Debatte, was jetzt wichtiger ist, so Genetik oder die Umwelt, wird hier dann einseitig aufgelöst. Und entsprechend bringen eben Frauen natürlicherweise bestimmte Eigenschaften mit, was jetzt, würde ich sagen, so politische Kämpfe um Gleichberechtigung nicht unbedingt befördert. Also ich würde das Neurosexismus nennen und ich denke, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, das an dem deutlich wird, wie problematische Wissensproduktion und so Zwänge, wirtschaftliche, akademische Zwänge zusammenhängen. Also es gibt so in den Neurowissenschaften oder generell einen starken Publikationsdruck. Das heißt, jede Studie muss eigentlich Ergebnisse erbringen. Und das ist jetzt so anekdotenhaft und ich meine, das ist auf jeden Fall ein Negativbeispiel, aber ich habe halt schon mal sowas gehört, in einer benachbarten Arbeitsgruppe so in die Richtung, wenn sonst nichts rauskommt, kannst du ja immer noch einen Geschlechtseffekt berichten. Also irgendwie ist es eben so, also so funktioniert eben dieser Erkenntnismodus, dass bestimmte soziale Kategorien, also Menschen werden aufgeteilt anhand sozialer Kategorien, dann werden biologische Grundlagen dafür gesucht und die ja, gelten dann als Grundlage eben dieser Kategorisierung. Also es scheint irgendwie überhaupt kein Reflexionsvermögen bezüglich der Art und Weise zu geben, wie solches Wissen produziert wird und welche Tragweite auch solche Ergebnisse haben können. Die Forscher ziehen sich dann oft darauf zurück, dass sie eben solche vereinfachenden Aussagen nicht getroffen haben, sondern dass es ja alles eigentlich viel komplexer ist, wenn man sich das Paper anschaut, was ein Stück weit stimmt. Gleichzeitig ja, eignen sich natürlich solche Ergebnisse wunderbar, um irgendwie mediale Aufmerksamkeit zu erregen und ja, scheinen in ihrer Einfachheit manchmal vielleicht auch einfach attraktiver oder in ihren Anknüpfen an gesellschaftliche Ressentiments. Es gibt noch andere Beispiele für solche Biologisierung von sozialen Verhalten. Also es gibt wirklich auch die Disziplin der Social Neuroscience, wo eben menschliche Sozialität als unmittelbar in den Hirnbindungen angelegte Eigenschaft angesehen wird. Also ja, da haben vielleicht die Soziologen so was anderes dazu zu sagen, was Sozialität ausmacht. Also ja, hier werden dann soziale Prozesse oder die Dynamik von sozialen Prozessen auch völlig ausgeblendet, sondern es wird eben gesagt, der Mensch, die menschliche Natur ist es, sozial zu sein, weil es in ihren Gehirnen angelegt ist. Ein Korrelat oder so die Basis von dieser Sozialität sollen dann eben sogenannte Spiegelneurone sein, die auch relativ prominent, ja, also die so ein wichtiges Forschungsthema geworden sind. Spiegelneurone, das wurde in solchen Affenversuchen zuerst nachgewiesen, dass es gewisse Neuronen gibt, die eben feuern, wenn der Affe entweder die Handlung selber ausführt oder wenn er sie bei seinem Artgenossen beobachten kann. Und ein prominenter Forscher, Ramachandran, sagt dann, die Spiegelneuronen werden für die Psychologie das leisten, was die DNA für die Biologie geleistet hat. Sie werden ein einheitsstiftendes Bezugssystem liefern und viele mentale Fähigkeiten erklären, die bisher mysteriös und unzugänglich für das Experiment geblieben sind. Ja, gleichzeitig, ich denke, ein Problem, was sich unmittelbar daraus ergibt, ist, wenn eben Sozialität auf eine biologische Grundlage gestellt wird, dann werden auch politische Positionen letztendlich zu Resultaten der Neurobiologie erklärt. Und das verunmöglicht natürlich politische Handlungsfähigkeit und Intervention. Wie bereits vorhin erwähnt, gibt es, denke ich, ja, so die Alternative, sich eben zum Beispiel diesen Plastizitätsbegriff auch durchaus anzueignen, um eben ja, diesen Argumenten auch auf ihrer, sozusagen ja, auf ihrer eigenen Ebene zu begegnen. Also ich kann damit letztendlich bessere, ja, also eine emanzipatorischere Position in Stellung bringen gegen die, obwohl ich mich sozusagen derselben Begriffe bediene. Es beinhaltet natürlich die Gefahr, dass ich damit den Entwicklungen, die ich hier kritisieren will, irgendwie selber Vorschub leiste, aber ich denke, das ist eine Gefahr, die man, also ein Risiko, das man eingehen kann und soll. Ich habe noch ein Beispiel für, also ja, wie erwähnt, also es ist auf jeden Fall auch nicht unproblematisch, diesen Begriff der Plastizität sich anzueignen, weil damit eben die letztendlich auch die, die Verantwortung für das eigene, ja, für die eigene Gesundheit auch auf das Gehirn verschoben wird. Und es hat manchmal auch ganz interessante Blüten. Also hier haben wir einmal dieses ein Buch Rewire Your Brain. Und in dem nächsten Schritt ist es dann sogar schon, also hier ist es irgendwie noch der Mensch, der sein Gehirn verändern soll. Im nächsten Schritt ist es schon das Gehirn, das sich selber verändern soll. Also schon, ja, treibt schon ganz interessante Blüten. Also diese Hypostasierung der Bedeutung des Gehirns, würde ich, ja, kann man darin relativ gut sehen. Also irgendwie ausgehend von der Erkenntnis, dass anatomische Strukturen durch Erfahrung veränderbar sind, ja, basiert das Buch jetzt auf der Annahme schon, dass das Gehirn sich selbst verändern könnte. Natürlich im Sinne der Anforderungen, die so die Ökonomie an den einzelnen Menschen stellt. ja, ich komme langsam zum Ende. Also um nochmal ja, nochmal das zusammenzufassen. Ich denke, dass eben eine große Gefahr darin besteht, die Verantwortung für das eigene Handeln auf das Gehirn zu verschieben. Also Menschen erscheinen dann nicht mehr als Vernunft- und reflexionsbegabte Wesen, sondern sind nur noch sozusagen ausführende Kräfte einer von ihnen gelösten Instanz. Und das ist auch genau der, würde ich sagen, der ideologische Gehalt der Neurowissenschaften. Also das Gehirn tritt den Menschen als etwas Äußeres gegenüber, das sich ihrer eigenen Kontrolle ein Stück weit entzieht. Es kann höchstens mit entsprechenden gezielten Programmen im Sinne der Anforderungen des Kapitalismus versucht werden, das ein Stück weit zu disziplinieren. Eine Verschiebung der Erklärungsebene oder eine Verschiebung des Menschen, also ja, wenn man das Menschenbild eben auf eine neurobiologische Grundlage stellt, dann impliziert es auch eine Verschiebung der Ebene, auf der bei Problemen interveniert wird, sowohl bei subjektiven wie eben bei gesellschaftlichen Problemen. Ich denke, ja, so eine Horrorvision wäre dann eben, dass ja, so psychosoziale Versorgung wirklich komplett zurückgefahren wird und stattdessen eben medikamentöse Eingriffe letztendlich bevorzugt werden oder irgendwie, ja, also Eingriffe, die auf Neurotechnologie beruhen. Also wir haben es hier irgendwie mit einer, auch mit einer ja, Kommodifizierung des Mentalen zu tun, also das Mentale wird letztendlich zu einer Ware, gutes Gedächtnis oder seelische Ausgeglichenheit werden letztendlich zu handelbaren, handfesten Objekten, die sich aber nur finanziell gut situierte Menschen leisten können, weil diese Technologien eben, ja, das sind irgendwie also ich würde sagen, das ist Hochtechnologie. Und gleichzeitig können wir eben dann beobachten, dass sozialstaatliche Leistungen insgesamt zurückgefahren werden und die Versorgung der Breite schlechter wird. Und wie angedeutet, sind diese Verschiebungen eben nicht Folge der Popularisierung, sondern bereits in den Grundannahmen der Wissenschaft angelegt. Ja, um nochmal so ein nochmal durch die Zusammenfassung hier zu leisten. Ich denke, dass es ziemlich viele Ansätze für eine Kritik an diesen an den neurowissenschaftlichen Ergebnissen gibt. Einmal eben eine methodische Kritik mithilfe der, ja, also innerhalb der Logik sozusagen der Neurowissenschaften, die Leuten im Feld ein Stück weit vorbehalten ist, ein Messen an den eigenen Ansprüchen. Dann eine Kritik der aller offensichtlichsten sexistischen und rassistischen Entgleisungen, also die Biologisierung dieser Kategorien. Man kann Forschungsinteressen analysieren, man kann gesellschaftliche Tendenzen und die Verflechtung von gesellschaftlichen Tendenzen und den Interpretationsmustern untersuchen. Man kann schauen, wie die Erkenntnisse subjektiviert werden, also wie einzelne Menschen diese Ergebnisse in ihr Selbstbild einbauen. Und letztendlich stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit naturwissenschaftliche Erkenntnisse generell ein emanzipatorisches Potenzial haben können. Die Frage würde ich auch gerne noch in der Diskussion ein bisschen besprechen. Ich bin da auch selber nicht zu einem besonders guten Schluss gekommen, aber ich vielleicht so zwei Versuche einer Antwort. Also erstens würde ich eben sagen, dass wenn man die Natur im Subjekt, die Natur im Subjekt wirklich ernst nimmt, dass damit auch die Erkenntnis möglich wird, dass Natur und Menschheit dasselbe Schicksal teilen. Das heißt, dass Naturbeherrschung immer auch ein Herrschaftsverhältnis zwischen den Menschen bedeutet. Damit geht dann einher, dass nur in einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft eine vernünftige Wissensproduktion möglich ist, die sich diesen Zwängen entzieht. Und ich denke, dass es für eine, letztendlich für eine emanzipatorische Praxis eben vor allem diese Kritik nötig ist, die es ermöglicht, die zweite Natur des Gehirns als solch zu erkennen, sprich die, den ideologischen Gehalt der Neurowissenschaften aufdeckt und kritisiert und damit eben eine Kritik daran leistet, dass die Biologie letztendlich diktiert, wie sich Menschen zu verhalten hätten und ihre Gesellschaft einzurichten hätten. Jo.